Große Fenster wünsch ich allen Menschen. Große Fenster und die Gardinen dünn. Was die Einsicht und die Aussicht groß sind, wie ich selber gern von beiden bin. Und die Menschen, die dahinter wohnen, und die Menschen, die vorübergehen, mit dem Sehen wächst füreinander das Verstehen. Große Fenster wünsch ich allen Menschen. Große Fenster und die Gardinen dünn. Und die Aussicht groß sind, wie ich selber gern von beiden bin. Keine Lüge kann es mehr bauen, im Geheimen, weil sie jede sieht. Und von Mensch zu Mensch wächst ein Vertrauen, dass hier Landen gleich sich durch unsere Städte zieht. Nur den Liebespaaren bleiben eine kleine Abgeschlossenheit, manchmal nur und nur für eine kleine Zeit. Ihr landet gleich, sich durch unsere Städte zieht.